Dem kranken Deutschland hat ein einziger Mann, Adolf Hitler, mit 4 Worten den Weg zur Genesung gewiesen. Zurück zum rechten Leben. Kein Stand in Deutschland ist lauter gerufen und stärker verpflichtet als der Ärztestand, dem Führer des Volkes zur Seite zu stehen. Hier liegt die nationale Aufgabe der Medizin und im erweiterten Sinne jeder Wissenschaft schlechthin. Denn die Wissenschaft ist um des Volkes willen da und nicht das Volk der Wissenschaft wegen. Von allen Disziplinen der Medizin ist keine besser zum Helfer gerüstet als die unsrige, die das rechte Leben auf ihr Banner geschrieben hat. Denn wir haben praktisch schon lange betrieben und durchforscht, was unser Volk am notwendigsten braucht und was ihm mit allen Mitteln der Propaganda eingehämmert werden muss, eben dieses rechte Leben. Einer Krankheit vorbeugen ist eine ungleich vornehmere Aufgabe als die, eine bestehende Krankheit auszuheilen. Die Polizei, die den Diebstahl verhindert, ist besser als die, welche nur den Diebsfang besorgt. Keiner von uns auf natürlichen Methoden aufbauenden Ärzten denkt daran, das treffliche und gesicherte Haus der großartigen medizinischen Wissenschaft Deutschlands zu zerstören. Wir wollen es nur mit neuem Leben füllen. Das Beste, was wir einem kranken Menschen antun können, ist ein Wechsel seiner Umwelt. Aber nicht ein Wechsel in die Luft der üblichen Kliniken und Krankenhäuser, so sauber sie immer sein mögen, sondern ein Wechsel in ein vorgelebtes Leben unter natürlichen Bedingungen. Luft, Licht, Wasser und Diät sind die 4 Generalhelfer unserer Kunst, daneben Massage, Gymnastik, Elektrotherapie und als Grenzgebiet alter und neuer Medizin die Homöopathie. Wir wenden den Menschen um. Die Reform der Medizin bedeutet nicht die Reform eines Standes, sondern die Reform eines Volkes, das unter Führung der Ärzteschaft zum rechten Leben hinpilgert. Das rechte Leben, also was der Mensch isset, wie er atmet, wie er sich kleidet, wie er arbeitet, sich entspannt, wie er seinen zahllosen Feinden begegnet, und wie er sich vor plötzlichen Umweltattacken schützt. Bitte überlegen Sie einmal, welch geringer Hundertsatz aller Ärzte der Welt sich um diese wichtigsten Fragen kümmerte und welche gewaltigen Aufgaben dem Arzte der neuen Zeit bevorstehen. Die Blickwende des ärztlichen Standes, vom Kranken weg zum Gesunden hin, das ist das große Ziel ärztlicher Lebenslehre.